Wien 2, Mannes Sperberpark. Stein der Erinnerung für Jakob und Genia Lang. Jakob Lang war der Sohn von Hersch und Blumer Lang. Er wurde am 14. Juni 1872 in Sandowa Wischnia in Galizien geboren. Geles Prinze, Genia Marz, war die Tochter von Mosche Viktor Marz und Jutta Bernanka. Sie wurde am 10. Februar 1880 in Sambor, Galizien, geboren. Nach dem Tod ihrer Mutter Jutta, 1893, wurden die Kinder Ossia, Genia und Hermann von ihrem Onkel Jakob Marz nach Wien gebracht. Die Familien Lang und Marz hatten einander schon in Galizien gekannt und waren durch frühere Heiraten miteinander verbunden. Genia Marz und Jakob Lang heirateten in Wien am 4. September 1898. Sie hatten 5 Kinder, alle in Wien geboren. Hermann, geboren 1899, starb 1978 in Australien. Alexander, geboren 1900, starb 1949 in Israel. Adolf, geboren 1902, starb 1922 in Österreich. Ida, geboren 1903, starb 1989 in Melbourne, Australien. Bertha, geboren 1909, starb 1977 in Melbourne, Australien. Bis auf Adolf, der schon mit 20 Jahren gestorben war, überlebten alle 4 Kinder den Holocaust. Alexander und Bertha gingen 1933 bzw. 1935 nach Palästina. Ida floh nach dem Anschluss 1938 zuerst nach England, 1939 dann nach Australien. Hermann floh nach dem Anschluss nach Belgien und überlebte, indem er sich als Leiter eines katholischen Kinderheims ausgab. Alle Kinder waren jüdisch. Jakob und Genia wurden am 13. August 1942 nach Theresienstadt deportiert. Jakob starb dort am 14. November 1942. Genia wurde am 16. April 1944 nach Auschwitz transportiert und dort vergast. Jenny Buch, Melbourne, Australien.